1972 gegen Terror in Kärnten. Die slowenische Volksgruppe in Kärnten wehrt sich gegen Diskriminierung. Im Mittelpunkt steht der Kampf um die Erhaltung des zweisprachigen Schulwesens und um zweisprachige Ortstafeln im traditionell slowenischen Siedlungsgebiet.